wir eine Leitung hin. Irgendwann ein Feldquartier, frisch mit frohem Sinn, singen wir ein schönes Lied von dem Schätzelein. Herrlich ist es auf der Welt und schön Soldat zu sein. Thank you.